Meine Damen und Herren, Kunst erscheint als eine abgespaltene Sphäre der Gesellschaft, seit es sie gibt. Wir haben das am Beispiel der Sirenenvorbeifahrt von Odysseus gesehen, dass die Verlockungen, die in diesem Bereich sind, die Glücksversprechen, die Versprechen auch auf Frieden und Ruhe, immer etwas an sich haben, was über das bloße Dasein hinausweist. Ja, das konstituiert überhaupt so etwas wie Kunst und künstlerische Produktion, das Brechen des Gegebenen, das Überwinden des bloß Vorhandenen. In diesem Zusammenhang ist es dann wichtig zu sehen, dass in den verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungsphasen diese Sphäre verschiedene Funktionen annimmt. Zwar ist das ein Grundmotiv, sich von der profanen Welt abzusetzen und etwas aufzunehmen, was immer auch eine Bewahrung archaischer, vergessener oder von Vergessen bedrohter Dinge sind. Das geht von der Höhlenmalerei aus und zieht sich hin bis zur Musik von Schönberg und Strawinsky, die Beschwörungsrituale, also Natur einzubeziehen, das, wovon man nicht weiß, ob man von dem abhängig ist, einzubeziehen in die Subjektivität, gehört zu dem, was Kunstsphäre darstellt. Und für Adorno ist jetzt die Frage, wie gestaltet sich diese Sphäre unter Voraussetzungen, die immer stärker darauf hindeuten, dass auf der einen Seite die Subjektivität sich als eine Freie konstituiert, also aus objektiven Zusammenhängen der Stände und der Herrschaftsverhältnisse herauslöst und ein eigentümliches Freiheitsbewusstsein gewinnt. Und auf der anderen Seite sich doch immer stärker auch abhängig weiß von Verhältnissen, die viel weniger durchschaubar sind, auch in ihren Herrschaftsbestimmungen viel weniger durchschaubar sind als in den traditionellen Gesellschaftsordnungen mit deutlichen Gliederungen der Herrschaftsbeziehungen. Die Frage Individuum-Gesellschaft unter Bedingungen einer warenproduzierenden Gesellschaft ist das Zentralthema der Ästhetik von Adorno. Ich will das in einzelnen Schritten entwickeln, da ich also in einer oder zwei Stunden nicht den Anspruch erheben kann, auch nur entfernt zu erörtern, was Adornos Bedeutung für die Philosophie der Musik oder Soziologie der Kunst ist oder für Literatur. Kritik. Deshalb kann ich das nur exemplarisch an einzelnen Beispielen machen, die allerdings das Konstruktionsprinzip dieser Ästhetik sehr genau bezeichnen. Also ich bin in der letzten Sitzung gestern davon ausgegangen, dass für Adorno Kunst, künstlerische Produktion, kreative künstlerische Produktion eine Form der Praxis ist. Aber sie ist gleichzeitig eine Form der Praxiskritik. Nämlich einer Praxiskritik dort, wo die eigenen Abhängigkeiten von den objektiven Verhältnissen nicht durchschaut werden. Er ist der Meinung, dass in diesem Zusammenhang eines blinden Betriebes, eines bloß gegebener Verhältnisse, die Blindheit des Agierens selber die Autonomiefähigkeit der Subjekte bedroht und einschränkt, so dass diese Form der Praxis, auf die verwiesen wird, werde praktisch oder werde politisch, für ihn eine Aufforderung ist, Formen der Praxis zu entwickeln, in denen so etwas wie Kritik an dieser Praxis auch erfolgt. Ich nehme noch einmal auf den Zusammenhang, den ich gestern erörtert habe, wo er sagt, Praxis ist entstanden aus Arbeit und das bedeutet eben aus der Trennung von körperlicher und geistiger Arbeit. Und wir wissen alle, dass in der Antike die Minderwertigkeit der Arbeit, des Pratein in allen Dimensionen, sogar in den politischen Dimensionen, zum kulturgeschichtlichen Bild dieser antiken Welt gehörte. Praxis in dem Sinne ist Abhängigkeit von außen. Durch Arbeit, aber auch selbst der Handwerker hat einen niedrigen Grad im Ansehen dieser ontologischen Schichtung von Tätigkeiten. Also Praxis in diesem Sinne hat eine Herkunft aus der Not, wie immer man sie begreifen mag, der Not im Sinne der Abarbeitung der Gegenständlichkeit, soweit sie der Formung und der Produktion von Gegenständen zum Gebrauch dienen, und der Not des Umgangs im Polis-Zusammenhang, also des Überlebens eines Stadtstaates, des Überlebens der Gemeinschaft. In vielfacher Hinsicht ist es Not, die in diesen Praxisbegriff eingeht. Und Adorno sagt komplementär dazu oder kontrapunktisch dazu ist immer eine Idee des Befreiten, von der Not befreiten Lebens. In der Antike ist das ganz deutlich, dieses Theorien, das Schauen Gottes, ist etwas, was möglichst weit weg ist von den Notverwicklungen. Von den Notverwicklungen auf den verschiedenen Ebenen. Der Philosoph ist eben die Lebensform. Bios theoretikos ist die Lebensform, die erstrebt ist. Ist die Utopie, kann man sagen, die genau diese Form der Praxis bricht, aufhebt. Und wenn wir in einer Gesellschaft sind, in der sich dieses Pratein, diese Praxis, dieses Herstellen, diese Arbeit, Hannah Arendt unterscheidet ja also drei Formen, Herstellen, Arbeit und Handeln als ein kommunikativer Prozess, also sprachbezogener Prozess des Umgangs mit Dingen und Menschen. Wenn wir jetzt das übersetzen, diesen Dualismus in die moderne Welt, dann ergeben sich vielfache Verschiebungen und Verdrehungen und Verkehrungen. Auf der einen Seite sind wir nicht mehr in der Not einer absoluten Mangelwirtschaft und trotzdem abhängig. Ja, in einer Weise abhängig, die sogar viel schwerer durchschaubar ist als in der Vergangenheit, wo jeder, der seine Stellung in der Gesellschaft hat, wusste, was er zu geben hat, was er zu bekommen hat, nicht? Der Frondienst des Abhängigen im Mittelalter, sagt Marx, war durchsichtiger als der Segen des Pfaffen. Es war erkennbar, was der Zehnt der Kirche übergeben wurde. Das heißt, die moderne Gesellschaft und damit auch die moderne Kunst und die moderne Erkenntnis steht unter einem wachsenden Druck von Freiheitsbewusstsein auf der einen Seite und verschleierten Abhängigkeiten auf der anderen Seite gleichzeitig. Freiheitsbewusstsein, auch Allmachtsbewusstsein des Subjekts und die Kränkungen, die in diesem erwachenden Subjekt stecken, eben doch an objektive Abhängigkeiten sich zu reiben, zu stoßen. Diese Kränkungen werden häufig in der Kunst deutlicher, auch die Beschädigungen, die damit verknüpft sind, in der Kunst deutlicher als in allen anderen Bereichen der Erkenntnis. Also, die Sehnsucht nach Freiheit, auch die Sehnsucht nach Freiheit, der Aversion gegen Praxis eng verwandt ist, auch dass die Sehnsucht nach Freiheit, der Aversion gegen Praxis eng verwandt ist, verdrängt der gegenwärtige Aktionismus. Und hat er die Studenten da im Auge, nicht? Also vor seinem Institut. Und das ist nicht ganz die geschichtsträchtige Folie, die man benutzen kann, um diesen weitläufigen Gedanken zu erörtern. Aber er ist viel weiter greifend und steckt in der Theorie von Adorno mit drin, bevor er diese Erfahrungen macht. Praxis war der Reflex von Lebensnot. Das entstellt sie noch, diese Lebensnot, dieses Leiden, sich am Leben zu halten und alles auf Selbsterhaltung zu reduzieren, wie eben Odysseus mit Einschränkungen seiner subjektiven Bewegungsfreiheit das Genießen der Sirenen bezahlen muss. Praxis war der Reflex von Lebensnot, das entstellt sie noch, wo sie die Lebensnot abschaffen will. Insofern ist Kunstkritik von Praxis als Unfreiheit. Kunstkritik von Praxis als Unfreiheit. Und das ist jetzt der entscheidende Satz. Damit hebt ihre Wahrheit an. Damit beginnt ihr Wahrheitsanspruch. Nicht indem sie sich funktionalisiert im bestehenden Betrieb, in der bestehenden Praxis, ist das, was sie leisten kann an Emanzipation von den Abhängigkeiten, sondern im Gegenteil, dass sie dem widerspricht, dass sie dem Schein der Veränderung durch diese Form der Praxis etwas entgegensetzt, nämlich jenes Bild, das sich in vielfachen Konstruktionen zeigt, wie zum Beispiel dem Spieltrieb in der Schillerschen Schrift über die ästhetische Erziehung des Menschen, wo Stoff- und Formtrieb als proportionaler Ausgleich erscheinen und einen ästhetischen Zustand erzeugen, in dem hier so etwas wie die friedenssichernde Beziehung der Menschen untereinander gerade durch Spiel und nicht durch Arbeit bestimmt ist. Der Abscheu vor Praxis, die heute aller Orten so hoch im Kurs steht, lässt schockhaft sich nachfühlen an naturgeschichtlichem Phänomen wie den Bauten der Biber, der Emsigkeit der Ameisen und Bienen, der grotesk mühseligen Geducktheit des Käfers, der einen Halm transportiert, Jüngstes verschränkt in Praxis sich mit dem Ältesten, also dem Archaischen. Sie wird abermals zum heiligen Tier, so wie es in der Vorwelt als Frevel dünken mochte, nicht mit Haut und Haaren dem selbsterhaltenen Betrieb der Gattung sich auszuliefern. Die Physiognomie von Praxis ist tierischer Ernst. Er löst sich, wo das Ingenium von Praxis sich emanzipiert. Das wohl war von Schillers Spieltheorie gemeint. Die meisten Aktionisten sind humorlos, auf eine Weise, die nicht weniger beängstigt als der Mitlacherhumor anderer. Nun, wie immer das hier auf Erfahrungen, unmittelbare Erfahrungen gestoßen sein mag, was Adorno hier analysiert. Was ich hier festhalten möchte, ist, dass Kunst als eine Praxis verstanden wird, die eine andere Form der Praxis kritisiert. Und Kunst eben als eine Form umfassender Tätigkeit verstanden wird, in der vor allen Dingen auch ein Aspekt der Praxis nicht ausgeklammert ist, nämlich der des Brechens des Bestehenden, des Brechens des Mythos, des ewig Gleichen, des Brechens der Arbeit und Mühe und damit der Utopie einer befreiten und friedenssichernden Welt, die für den Charakter der Kunst, der modernen Kunst, entscheidend ist. Und zweitens, Kunst ist für Adorno das eigentliche Medium mimetischer Beziehungen zu den Dingen und Menschen. Mimesis bezeichnet so etwas wie eine unterhalb der Verstandes- und Vernunftebene laufende Beziehung zu den verdeckten Schichten von Menschen und Dingen, in denen, ja, wie soll man sagen, die Leidensgeschichte dieser Dinge und der Menschen mit aufbewahrt ist. Mitfühlen, Mitleiden, Empathie, Anerkennen des anderen. Mimesis, das mimetische Element, ist für Kunst ein Sensorium, eine Gefühlswelt, die mit den empirischen Empfindungen nicht identisch ist. Also es kann sein, dass Menschen empfindungsreich sind und empfindungsfähig sind, aber wenn sie das Element der Empfindungsfähigkeit nur auf das eigene Leiden beziehen, also wehleidig sind, die sind ungeheuer sensibel auf sich bezogen, aber wenig auf andere, das wäre die Zerstörung des mimetischen Moments der Beziehung. Mimesis bezieht sich immer auf das andere, auf das Schicksal, die Leidensgeschichte des anderen und natürlich der Dinge und der Verhältnisse. Also diese Aufbewahrung des mimetischen Elements in der Kunst, das ja immer stärker verloren geht, weil es auch ein nicht ganz zweckrationales Medium ist. Und es lässt sich nicht einfach herstellen wie kognitive Kompetenzen bei den Menschen. Zwar ist die Bildungsgeschichte des Menschen, seine Sozialisation unabdingbar geknüpft an solche mimetischen Elemente, störungsfreie Ich-Bildung ist ohne ein Moment von Mimesis nicht möglich. Sie mag sich beziehen auf Haut, Sensibilität, auf die Sinne, auf die übrigen Sinne sehen und hören, fühlen, aber ohne ein Element dieses mimetischen, der mimetischen Beziehung auf das andere, eben auf das sich entwickelnde Kind, ist eine störungsfreie, ein störungsfreier Aufbau der Persönlichkeit nicht möglich. Die Kunst bewahrt also das als ein wesentliches Element auf. Deshalb sagt Adorno zweitens, Kunst ist unzensierte Geschichtsschreibung. Das ist die Erkenntnisebene. Das ist nicht die Praxisebene, die ich gekennzeichnen will, sondern die Erkenntnisebene. Kunst ist unzensierte Geschichtsschreibung, so wie er es bezeichnet in der Philosophie der neuen Musik, eine der frühesten systematischen kunstphilosophischen Schriften von ihm, in der sehr viel von dem, was später entfaltet wird, in der Struktur angelegt ist. Die Kunst, alle Formen der Musik, hier spricht er von Musik, aber das ist durchaus übertragbar auf alle Formen der Kunst, aber insbesondere die Musik, die einen nicht sprachlichen Aspekt hat, Ausdrucksaspekt hat oder vorsprachlichen Ausdrucksaspekt hat, alle Formen der Kunst, nicht erst die des Expressionismus, sind niedergeschlagene Inhalte. In ihnen überlebt, was sonst vergessen ist und unmittelbar nicht mehr zu reden vermag. Unmittelbar nicht mehr zu reden vermag. Was einmal Zuflucht suchte bei der Form, besteht namenlos in deren Dauer. Also in der Dauer der Kunst, in dem Dauerhaften der Kunst. Die Formen der Kunst verzeichnen die Geschichte der Menschheit gerechter als die Dokumente. Die Formen der Kunst verzeichnen die Geschichte der Menschheit gerechter als die Dokumente. Er sagt nicht genauer, sondern gerechter, also proportionaler in den Beziehungen. Nicht einfach in dem positivistischen Sinne genauer, sondern genauer in den Proportionen, die Dinge haben. Also Kunst ist unbewusste Geschichtsschreibung. Unbewusste Geschichtsschreibung, vorbewusste Geschichtsschreibung. Das bedeutet aber nicht, dass Kunst eben etwas ist für ihn, was sich der Erkenntnis entzieht. Eben Raunen, Entbergen des Seins, vorbegrifflich und archaisch, bleibend. Im Gegenteil, wir leben in einem Zeitalter der Aufklärung. Wir sind nicht aufgeklärt, aber wir leben in einem Zeitalter unabdingbarer Aufklärung und Subjektivität. Soweit ist nichts, was in dieser Welt erscheint, nicht gleichzeitig unmittelbar unvermittelt. Und wo etwas vermittelt ist, ist immer der Kopf beteiligt, ist immer das Denken beteiligt, ist immer die Vernunft beteiligt, ist immer die Erkenntnis beteiligt. Das ist gleichsam ein Diktum, ein kategorischer Imperativ Adornos, denke so, dass in allem, worauf du dich beziehst in deiner Erkenntnis, du mitbeteiligt bist, also dein Denken mitbeteiligt ist und nicht nur das, worauf du dich beziehst. Das heißt, nichts ist nicht vermittelt und trotzdem ist alles auch unmittelbar. Ich erinnere nur an diese Dialektik noch einmal, weil sie für die Kunstproduktion entscheidend ist, auch in dem Punkt, der gerade der Schönberg-Schule, Alban Berg und Anton von Webern vorgeworfen wird, zu hoher Intellektualität, also der Dominanz der begrifflichen Konstruktion, dass für Adorno hier tatsächlich also beides vorhanden sein muss, wenn ein Kunstwerk gelingen soll. Und das führt mich auf den dritten entscheidenden Punkt. Die ganze Gesellschaftstheorie von Adorno ist nur verständlich, wenn man sie im Geflecht und Gefüge der Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft sieht. Und zwar so, dass die Gesellschaft eine eigene Struktur hat, eigene Machtverhältnisse, eigene Produktionsverhältnisse, eigene Eigentumsverhältnisse, in denen die Individuen ihre Funktionen haben, die aber nicht völlig aus den individuellen Meinungen, Hoffnungen, Wünschen, Denkweisen begründbar ist. Das heißt, Gesellschaft und Individuum stehen in einem unaufhebbaren Spannungsverhältnis zueinander und sind nicht einfach synchronisierbar. Die Entfaltung der Dialektik zwischen Individuum und Gesellschaft ist gleichzeitig ein internes Problem der Kunstproduktion. Das heißt, die Gesellschaft spiegelt sich nicht in der Kunst als eine platte Materie, sondern, wenn man so will, kann man sagen, in der Kunstproduktion, in den Wörtern und Tönen. Nein, die Wörter und Töne bezeichnen einen Kampfplatz in den Kunstwerken selbst, in dem Gesellschaft, das Allgemeine und das Besondere miteinander ausgleichbar sind, miteinander kämpfen, fragmentiert sind. Das heißt, das Kunstwerk ist gleichsam die Gesellschaft im Kleinen, wo es gelungen ist. Wo es gelungen ist. Aber es spiegelt die Gesellschaft ganz anders, verzerrt, reflexartig, verbogen. Aber es kann nie so sein, dass es einfach die Darstellung der Gesellschaft ist. Wenn es die Darstellung der Gesellschaft ist und wenn man im Kunstwerk entdeckt, so wie Lukács das später gemacht hat, eine Kafka-Interpretation in der Weise, dass man sagt, was hat er erlebt, also erstens persönlich erlebt, nicht als Versicherungsangestellter, was ist das für eine furchtbare Institution als Versicherungsangestellter und sowieso diese K&K-Marode Monarchie, wenn man jetzt die Realitätssplitter aufsucht und sagt, das ist der Prozess, das ist Kafkas Prozess und im Übrigen auch alle anderen Stufen. Das ist ja, so hat man ja Kafka kritisiert als einer, der nur die negativen Seiten dieser Gesellschaft, nicht die Arbeiterbewegung gesehen hat, die darüber hinaus geht und abgetan hat. Es ist ja ganz spät in den 70er Jahren, glaube ich, erst in der DDR so etwas wie eine Kafka-Konferenz zugelassen worden. Da sagt Adorno, das ist nicht die Aufgabe der Kunst, noch einmal wiederzugeben, was die Realität ohnehin bietet. Und gerade die Verdrehungen, ja, das Verhexte, das Fetischistische, das die Kunst aufnimmt und bricht gleichzeitig, ist das entscheidende Kriterium für ein Kunstwerk. Deshalb, ich werde gleich darauf kommen, ist Adornos Kunsttheorie überhaupt nicht verständlich, wenn man nicht das Kapitel über den Fetischcharakter der Ware im Kapital gelesen hat. Sie werden, fast jeder seiner Schriften, werden Sie darauf stoßen, dass er vom Warenfetisch spricht und von Verdinglichung. In allen diesen kategorialen Zusammenhängen ist das mit einbezogen und vorausgesetzt, was im Kapital als Warenfetisch erscheint. Aber zunächst noch eine andere Stufe. Ich habe gesagt, ein Kunstwerk ist ein Kampffeld. Und zwar ein Kampffeld durchaus differenzierter Individualitäten, anders oder verallgemeinert oder vergrößert als das, was ich bezeichnet habe für die Antike mit Antigone und Sokrates. Individualitäten als selbstständige Menschen in Tragödien, im sprachlichen Kunstwerk und als Töne, als Akkorde, als Töne auch im musikalischen Kunstwerk. Und sie haben ganz Ähnliches im lyrischen Kunstwerk, an dem ich das dann aufzeigen will. Wie rührt sich Individualität im Kunstwerk? Welche Funktion hat es? Wie bezieht es sich auf das Ganze? Welche Möglichkeiten des Ausgleichs mit dem Ganzen hat es? Welche Ausgrenzungen erfährt es? Das alles bezeichnet innerhalb eines Kunstwerks die spezifische Konstruktion der Beziehung des Besonderen zum Allgemeinen. In der Weise ist Gesellschaft bei Adorno in jedem Kunstwerk gegenwärtig. Gesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft. Und nicht nur die bürgerliche Gesellschaft, so wie sie erscheint, sondern die bürgerliche Gesellschaft auch in dem, was sie ausgrenzt, erscheint im Kunstwerk. Noch einmal. In verschiedenen Konstellationen. In der ästhetischen Theorie wird dieses Thema zum Fetischcharakter immer wieder angeschlagen und entfaltet und variiert, so dass wir davon ausgehen können, dass die Kunsttheorie Adornos eben nur verständlich ist, wenn man begriffen hat, was eine dominant warenproduzierende Gesellschaft ist. Dominant warenproduzierende Gesellschaft, die ihre eigene Kunstform hat, die unverwechselbar ist in allen spezifischen Ausprägungen. Gesellschaftlich an der Kunst ist ihre immanente Bewegung gegen die Gesellschaft, sagt er. Nicht ihre manifeste Stellungnahme. Gesellschaftlich an der Kunst ist ihre immanente Bewegung gegen die Gesellschaft. Nicht ihre manifeste Stellungnahme. Das heißt, nicht das Kunstprogramm ist es, was das gesellschaftliche Engagement bestimmt, der Kunst oder engagierte Kunst oder nicht engagierte Kunst bezeichnet, sondern das innere Engagement, das im Kunstwerk selber liegt, bezeichnet das, was die Beziehung zur Gesellschaft ist. Und Sie sehen in diesem Satz schon, dass die Gesellschaft auch dort anwesend ist, wo sich im Kunstwerk etwas gegen die Gesellschaft richtet. Das Gegengesellschaftliche im Kunstwerk, was nicht vermittelbar ist, das Unmittelbare, die Suggestion des Unmittelbaren ist ein wesentliches Element einer solchen gesellschaftlichen Substanz der Kunstwerke. Ihr geschichtlicher Gestus stößt die empirische Realität von sich ab, deren Teil doch die Kunstwerke als Dinge sind, als verdinglichte Dinge sind, als materielle Konstruktionen. Nicht eine Symphonie muss aufgeführt werden, sie ist darauf angelegt. Die Geltung einer Symphonie hängt nicht von der Aufführungspraxis ab, aber der Sinngehalt einer Symphonie ist doch schon so, dass sie aufgeführt werden soll. Und Schubert hat darunter gelitten, keine seiner Symphonien ist aufgeführt worden. Das heißt, er hat sie nur eben in der Komposition vor sich gehabt und sicherlich auch gehört, aber nicht aufgeführt. Soweit von Kunstwerken eine gesellschaftliche Funktion sich prädizieren lässt, aussagen lässt, ist es ihre Funktionslosigkeit. Auch hier haben Sie nochmal ihre Funktionslosigkeit im gesellschaftlichen Betrieb. Sie verkörpern durch ihre Differenz von der, und jetzt haben Sie es, verhexten Wirklichkeit, der fetischisierten, verhexten, verdrehten. Verhexten heißt ja verdrehten, mit besonderen Kräften ausgestatteten, fetischisierten Wirklichkeit, negativ einen Stand. Sie verkörpern durch ihre Differenz von der verhexten Wirklichkeit negativ einen Stand, in dem, was ist, an die rechte Stelle käme, an seine eigene. Ihr Zauber ist Entzauberung. Ihr Zauber ist Entzauberung. Ihr gesellschaftliches Wesen bedarf der Doppelreflexion auf ihre Für-sich-Sein und ihre Relationen zur Gesellschaft. Ihr Für-sich-Sein, Autonomie und der Reflexion darauf, dass es unabdingbar einbezogen ist in diese Gesellschaft. Sie können die adornische Ästhetik, wenn Sie die Dialektik wegnehmen, überhaupt nicht verstehen, weil das Spannungsfeld verschwindet, in dem Kunstwerke stehen. Sie sind autonom und doch nicht autonom. Wie soll man das begreifen? Ein Positivist würde sagen, entweder Sie sind autonom oder Sie sind nicht autonom. Und tertium non dator, ein drittes gibt es nicht. Und das Dritte ist eben das Entscheidende hier in der ganzen Theoriebildung der Frankfurter Schule. Und das Dritte in verschiedenen Formen des Ausweges von Versöhnung, des Ausweges von Praxis, des Ausweges in vieler anderer Hinsicht. Insoweit wird hier etwas entfaltet, was die Dialektik der Warenproduktion bezeichnet. Dialektik der Warenproduktion, die darin besteht, dass die Beziehung zwischen Ware und Gebrauchswert der entscheidende, ja, das Bewegungszentrum der Verdrehungen ist für Marx. Das Bewegungszentrum der Verdrehungen. Und hier ist von Zauber die Rede und Entzauberung, ihr Doppelcharakter, also gleichzeitig das für sich und das in Relation zur Gesellschaft, das heißt für anderes, für sich und für anderes ist gleichzeitig einbezogen. Plausibel wurde von sozial-progressiven Kritikern, dem vielfach mit politischer Reaktion liierten L'Art-pour-L'Art-Programm, der Fetischismus im Begriff des Reinen allein sich selbst genügenden Kunstwerks vorgeworfen. Daran trifft zu, dass die Kunstwerke Produkte gesellschaftlicher Arbeit, ihrem Formgesetz untertan oder eines erzeugend, sich abdichten gegen das, was sie selbst sind. Also Produkte gesellschaftlicher Arbeit. Insofern könnte ein jedes Kunstwerk vom Verdikt falschen Bewusstseins ereilt und der Ideologie zugerechnet werden. Der Wahrheitsgehalt der Kunstwerke jedoch, der auch ihre gesellschaftliche Wahrheit ist, hat ihren Fetischcharakter zur Bedingung. Wir haben sie es nochmal sehr deutlich ausgesprochen. Der Wahrheitscharakter ist nicht das ganz andere der fetischisierten, verhexten, verdrehten Welt, sondern der Wahrheitscharakter des Kunstwerks bestimmt sich darin, dass dieses Kunstwerk Teil dieser verhexten Realität ist und sie trotzdem bricht, kritisiert, überwindet. Das ist der Wahrheitscharakter. Deshalb nicht das archaische Kunstwerk, das überhaupt in diesem verhexten Zusammenhang nicht drin ist. Die Neigung zur Klassizität, zum Klassischen. Und gerade Adorno zeigt an Mozart und Beethoven auf, wie stark hier also Prozesse im Spiel sind, auch gesellschaftliche Prozesse, die alles andere sind als die bloße Naivität, sondern gerade Mozart ist ein hoch differenzierter und intelligenter Mensch, der mit Intelligenz komponiert und nicht mit Gefühl. Mit Gefühl kann man wahrscheinlich überhaupt nicht komponieren. Mit Intelligenz, das heißt also mit einer hohen Sensibilität, auch gesellschaftlicher Kräfte, ganz abgesehen von den Opern, allen Opern Mozarts, die einen gesellschaftlichen Bezug haben, kritischen Bezug in Figaros Hochzeit, aber diese maurerische, der maurerische Hintergrund, also in der Zauberflöte und die etwas schlüpfrigen Opern bei ihm, Così fan tutte, sind anstößig gewesen. Und in seinem Briefwechsel und in anderen Dokumenten zeigt sich, wie reflektiert das auch gewesen ist. Das heißt, Adorno wehrt sich da, ganz abgesehen jetzt noch von weiter, von Bach, wehrt sich dagegen, dass dieses Harmoniegefüge in der Musik einfach eine gefühlsmäßige Bezogenheit des Komponisten ist, sondern dass die Harmonie, die so uns erscheint, etwas Abgezwungenes auch ist, etwas der Not und den Gebrochenheiten und der Verdinglichung Abgerungenes ist. Und das wird hier sehr deutlich ausgedrückt, das Prinzip des für Andersseins scheinbar Part des Fetischismus ist das des Tausches. Und in ihm vermummt sich die Herrschaft im Tausch. Fürs Herrschaftslose steht ein nur, was jenem nicht sich fügt. Für den verkümmerten Gebrauchswert das Nutzlose. Kunstwerke sind die Statthalter der nicht länger vom Tausch verunstalteten Dinge. Kunstwerke sind die Statthalter der vom Tausch nicht länger verunstalteten Dinge und Menschen. Dinge und Menschen, die nicht durch den Profit und das falsche Bedürfnis der entwürdigten Menschheit zugerichteten. Im totalen Schein ist der ihres An-sich-Seins Maske der Wahrheit. Der Hohn von Marx über den Schandpreis, den Milton für das verlorene Paradies erhielt, dass er nicht auf dem Markt als gesellschaftlich nützliche Arbeit sich ausweist, ist als deren Denunziation die stärkste Verteidigung der Kunst gegen ihre bürgerliche Funktionalisierung. Eine befreite Gesellschaft wäre jenseits der Irrationalität ihrer Faux-Frais und jenseits der Zweckmittelrationalität des Nutzens. Das chiffriert sich in der Kunst und ist ihr gesellschaftlicher Sprengkopf. Sind die magischen Fetische eine der geschichtlichen Wurzeln der Kunst, so bleibt den Kunstwerken ein fetischistisches beigemischt, das dem wahren Fetischismus entragt. Es scheint sehr kompliziert zu sein, bezeichnet aber eine ganz klare Leitlinie der Argumentation, dass ein fetischistisches Element, ein Element des Zaubers, und Sie gehen gar nicht falsch, wenn Sie immer die Sirenen im Kopf haben, ein Moment des Zaubers unabdingbar zur Musik gehört. Also modern, in der modernen Gesellschaft wirklich durch die Zauberflöte noch einmal also genau ausgedrückt. Weil die Zauberflöte für Mozart gewissermaßen die Heilung verspricht, die Befreiung verspricht, Kunst verspricht. Die Befreiung ist doch in der modernen Gesellschaft dieser Fetischismus nicht mehr der alten Kraft der Naturgewalten da, wie bei den Sirenen, sondern in der wahren Produktion selber. Es ist der Fetischismus ist ein immanentes Problem der Gesellschaft geworden. Und ich werde das gleich an dem Fetischkapitel bei Marx auch sein, was er damit meint, warum Adorno hier immer davon spricht, dass dieser Fetischismus die Kunstwerke ansteckt und deren Wahrheitsgehalt gerade darin besteht, sich nicht anstecken zu lassen oder dem zu widersprechen. Das ist der Wahrheitsgehalt, eine Gratwanderung in den Kunstwerken dieses Fetischismus. Was heißt jetzt Fetischismus, wahren Fetisch? Einzelnen von Ihnen wird das geläufig sein, was ich jetzt erörtere. Aber man kann es nicht aussparen, wenn man mit diesen Metaphern, mit denen Adorno in seiner Ästhetik auch umgeht. Es ist nicht natürlich nur eine Metaphernästhetik, aber es sind verschlüsselte Begriffe, die er aus Marx bezieht. Nicht Fetischismus verhext und Zauber. In diesem Kapitel des ersten Bandes bei Marx beginnt die Analyse so, also viertens der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis. Eine Ware scheint auf den ersten Blick ein selbstverständliches, triviales Ding. Ihre Analyse ergibt, dass sie ein sehr vertracktes Ding ist. Voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken. Soweit sie gebrauchswert, ist nichts Mysteriöses an ihr. Ob ich sie nun unter dem Gesichtspunkt betrachte, dass sie durch ihre Eigenschaften menschliche Bedürfnisse befriedigt oder diese Eigenschaften erst als Produkt menschlicher Arbeit erhält. Es ist sonnenklar, dass der Mensch durch seine Tätigkeit die Formen der Naturstoffe in einer ihm nützlichen Weise verändert. Die Form des Holzes zum Beispiel wird verändert, wenn man aus ihm einen Tisch macht. Nichtsdestoweniger bleibt der Tisch Holz, ein ordinäres, sinnliches Ding. Soweit ist alles ohne metaphysische Mucken oder ohne metaphysische Spitzfindigkeiten, sagt er, oder theologische Mucken und eigentlich kein Geheimnis. Für die vorbürgerliche Gesellschaftsordnung ist es durchsichtig, was die Waren sind. Die Waren werden nur an den Grenzgebieten als Überschüssiges getauscht. Es wird nicht für Waren produziert, sondern es wird für Gebrauchsgegenstände produziert, die getauscht werden, wenn es sinnvoll ist und wenn die Arbeitsteilung entsprechend entwickelt ist. Marx sagt, eben an den Intermundien, also an den Grenzgebieten, findet ein intensiver Warentausch statt. Aber dieser Holztisch bleibt eben ein Tisch, ein Gebrauchswert und repräsentiert das, was Bedürfnisse von Menschen, welche Bedürfnisse sich auf ihn richten und erfüllen. Bedürfnisse und vor allen Dingen der Produktionsprozess ist gerichtet auf die Erzeugung dieses ordinären Tisches mit entsprechendem Holz oder eines Schiffes und so weiter. Aber sobald er als Ware auftritt, verwandelt er sich in ein sinnlich-übersinnliches Ding. Sobald er als Ware auftritt. Er steht nicht nur mit seinen Füßen auf dem Boden, sondern er stellt sich allen anderen Waren gegenüber auf den Kopf und entwickelt aus seinem Holzkopf Grillen, viel wunderlicher, als wenn er aus freien Stücken zu tanzen beginne. Der mystische Charakter der Ware entspringt also nicht aus ihrem Gebrauchswert, er entspringt ebenso wenig aus dem Inhalt der Wertbestimmung, denn erstens, wie verschieden die nützlichen Arbeiten oder produktiven Tätigkeiten sein mögen, es ist eine physiologische Wahrheit, dass sie Funktionen des menschlichen Organismus sind. Und dass jede solche Funktion, welches immer ihr Inhalt und ihre Form, wesentlich Verausgabung von menschlichem Hirn, Nerv, Muskel, Sinnesorgan ist. Was zweitens der Bestimmung der Wertgröße zugrunde liegt, die Zeitdauer jener Vorausgabung oder die Quantität der Arbeit, so ist die Quantität sogar sinnfällig von der Qualität der Arbeit unterscheidbar. In allen Zuständen musste die Arbeitszeit, welche die Produktion der Lebensmittel kostet, den Menschen interessieren, obwohl nicht gleichmäßig auf verschiedenen Entwicklungsstufen. Woher entspringt also der rätselhafte Charakter des Arbeitsprodukts, sobald es Warenform annimmt? Offenbar aus dieser Form selbst. Und was heißt das? Offenbar aus dieser Form selbst. Wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, in der die Beziehung oder die Dialektik zwischen Wert, Warenwert und Gebrauchswert oder genauer gesagt Warenwert, Tauschwert und Gebrauchsgegenstand, weil die Wertbestimmung für diesen Gegenstand nicht genau ist. Auch bei Marx verbindet sich das manchmal. Der Gebrauchsgegenstand, dass diese Dialektik, diese innere Beziehung, der entscheidende Punkt der modernen Produktionsweise ist. Das heißt, wir haben einen Produktionsprozess, der primär auf Waren gerichtet ist. Auf das, was die Gebrauchswerte nicht sind. Und gleichzeitig können die Waren nicht veräußert werden, wenn sie für einen anderen nicht einen Gebrauchswert haben. Also die Waren hängen als Anhängsel, die Gebrauchsgegenstände hängen als eine Art Anhängsel an den Waren. Und das bedeutet, dass das, was die Qualität der Dinge bestimmt, die Qualität gegenüber den Tauschrelationen geschichtlich in der Hierarchie der Wertigkeit herabgesetzt ist. Wenn man so will, es ist unerlässlich, dass es Warenproduktion gibt. Es ist unerlässlich, dass es auch gebraucht wird für jemand. Aber es ist nicht der Zweck der Produktion, Gebrauchswerte zu schaffen. Es ist nicht der Zweck. Und Marx sagt, diese Dialektik jetzt, also Ware, Tauschwert, Gebrauchswert, universalisiert sich in der Weise, dass jetzt die menschliche Arbeitskraft selber zur Ware wird und repräsentiert genau diese Doppeldeutigkeit von Wert oder Tauschwert und Gebrauchsgegenstand. Der Kapitalist erwirbt, indem er auf dem Markt das Äquivalent bezahlt in Gestalt des Lohnes, die Möglichkeit, den Gebrauchsgegenstand Ware, Arbeitskraft produzieren zu lassen. Das heißt, er erwirbt gleichsam das Vermögen, um daraus etwas zu machen, und daraus entsteht aus der Differenz zu dem, was er vorgeschossen hat oder was er hinterher bezahlt. Er schießt ja meist nichts vor. Nur bei den Beamten wird vorgeschossen. Also nur die Beamten kriegen am ersten ihr Gehalt für den kommenden Monat, weil man vielleicht nicht sicher ist, ob sie dann überhaupt arbeiten, wenn sie es erst nachträglich bekommen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist sonst keine gesellschaftliche Gruppe, die dieses Privileg hat. Also er zahlt hinterher, aber einen Äquivalenten, und was herauskommt, ist ein Nicht-Äquivalent. Der Mehrwert ist die Differenz zwischen dem, was der produzierte Warenvorrat dann auf dem Markt einbringt und dem, was er vorschießt. Und natürlich in Materialien, Rohstoffen und so weiter verausgabt. Und er sagt nun, die Warenform, die Wertgegenständlichkeit der Arbeitsprodukte ist das Maß der Verausgabung menschlicher Arbeitskraft. Das Geheimnisvolle der Warenform besteht also einfach darin, dass sie den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt. Daher auch das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen. Das heißt, es verdreht sich hier noch einmal nicht nur die Produktion selber, sondern im Blick der Menschen erscheint es auch so, als ob das Kapital aus sich produzierte. Er spricht deshalb von zwei Fetischen, dem Warenfetisch und in späteren Schriften vom Kapitalfetisch. Es sieht so aus, dass die Produktivität im Kapital liegt. Das ist natürlich jetzt die Frage, wo bleibt der Gebrauchswert für Adorno? Wo ist das, was das menschliche Bedürfnis eigentlich befriedigt? Was ist das, was da bloßes Anhängsel ist? Und wie weit werden die Menschen, die sich jetzt als freiheitsfähige Subjekte verstehen in diesen ganzen Prozessen, gerade dadurch einbezogen in diesen Warenfetisch-Zusammenhang, dass sie eigentlich es mit objektiven Gewalten zu tun haben, nicht mit personalisierten Gewalten? Es ist nicht der Kapitalist, der das verursacht. Es ist nicht der Fronherr. Es ist nicht die Kirche, der Abt, der die Abgaben fordert, sondern es ist versachlicht, diese Abhängigkeit. Es ist ein sachlicher, verdinglichter Zusammenhang menschlicher Beziehungen. Das ist die Grundlage der Verdinglichung. Es erscheint so, als ob es Sachen wären, die hier diesen Produktionsprozess ablaufen lassen. Gebrauchsgegenstände werden überhaupt nur Waren, weil sie Produkte voneinander unabhängiger betriebener Privatarbeiten sind. Den Letzteren erscheinen daher die gesellschaftlichen Beziehungen ihrer Privatarbeiten als das, was sie sind, nicht als unmittelbar gesellschaftlich Verhältnis der Personen in ihren Arbeiten, sondern vielmehr als sachliche Verhältnisse der Personen und gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen. Das heißt, die Verdrehung, die epochale Verdrehung zwischen dem, worum es eigentlich geht, nämlich die Beziehung der Menschen zu den Dingen, vollzieht sich so, dass immer stärker Sachgesetzlichkeiten und Marktbeziehungen der Waren entscheidend sind für das, was die Menschen produzieren, wo sie ausgegrenzt werden, durch die industrielle Reservearmee ausgegrenzt werden. Es ist gewissermaßen dieser fetischistische Zusammenhang, so als ob es objektive Gesetzmäßigkeiten wären, denen man sich fügen muss. Nun, das ist also auch höchst aktuell, dieser Fetischismus, der ökonomische Fetischismus, in dem gesagt wird, wir haben es mit objektiven Gesetzlichkeiten zu tun, während es doch darum geht zu fragen, ob es nicht eine Gesellschaft ist, die das produziert. Und das Verschweigen und Verdrehen des Produktionsprozesses, der dem zugrunde liegt, ist ein wesentlicher Erkenntnispunkt für Adorno. Gewissermaßen die Verdrängung der Produktion. Und das gilt genauso für die ästhetische Dimension. Zurückzukehren zur Produktion, zur Produktionsform und was sie entwickelt und dechiffriert. Deshalb entsteht hier ein gegenständlicher Schein für Marx. Nicht ein Schein, der nur betrügerisch ist, den einzelnen Personen, sondern die Art und Weise, wie produziert und ausgetauscht wird, erzeugt einen gegenständlichen Schein, dem gegenüber das rebellierende Subjekt in Ohnmacht gesetzt wird. Aber es ist nicht im Unrecht, dagegen zu rebellieren. Und Adorno sagt, die Kunst ermöglicht diese Ebene der Erkenntnis noch, dass es ja eigentlich nicht darum geht, also Waren zu produzieren. Ich habe das am Beispiel der Autoproduktion versucht zu erläutern, was ja Warenproduktion in Permanenz ist. So als ob gleichsam der Produktionszusammenhang definiert wird durch eine Art Naturrecht, Autos zu produzieren. Und dass es gar nicht mehr die Frage ist, ob sie noch gebraucht werden oder ob so viele gebraucht werden können, oder ob, sondern es ist die Besetzung, ein Fetischismus. Natürlich ist das Auto auch ein Fetisch. Nicht ein Fetisch, also gerade Leute, die also durch erhebliche Ich-Schwäche beschädigt sind, werden das als eine Ich-Erweiterung betrachten, ein solches Auto zu haben. Ob sie es natürlich, wenn es zu klein ist, das noch so sehen würden, habe ich meine Zweifel, aber das erhöht ja vielleicht für die anderen die Gefahren, dass dann die Geschwindigkeit vergrößert wird, wenn es ein kleines Auto ist. Das heißt, hier sind die Fetische, die emotionalen Besetzungen der Dinge, die aber gar nicht jetzt mehr rückbezogen sind auf die Bedürfnisse und die Produktion, auf die notwendigen Bedürfnisse und die Produktion, sondern in sich so etwas wie einen objektiven Schleier über die Gesellschaft legen, der durch einzelne Subjekte nicht ganz zu durchbrechen ist, indem es aber sehr viele Ansatzpunkte, und Adorno sagt besonders in der Kunst, dass das unverstümmelte Subjekt, das unbeschädigte Subjekt auch immer auftritt als eine Rebellionskraft in der Musik und in der Lyrik und in anderen Werken. Lassen Sie mich das kurz an einem sehr merkwürdigen Zusammenhang erläutern, an seiner Schrift über den Kontrapunkt. Adorno hat immer wieder gesagt, dass die Stimmigkeit eines Kunstwerks hängt vom Formgesetz dieses Kunstwerks ab, des einzelnen Kunstwerks ab. Und das Formgesetz besteht nun darin, dass festgelegt wird, wie weit die Besonderheit des Tones oder des Akkordes, der musikalischen Einheit, allgemeiner gesprochen, sich mit dem Ganzen verknüpft. Das muss nicht immer harmonisch sein. Das kann auch dissonant sein. Eine der ersten musikalischen Schriften ist ja die Dissonanzen, denen er nachgeht, welche Bedeutung sie in der Musik, auch im Jazz und in anderen in anderen musikalischen Ausdrucksformen hat. Und er sagt, diese Frage des Kontrapunktes bezeichnet ja einfach Punctus Contrapunctum, also der Note gegen Note, ist eine Form der Befreiung des Subjekts, der Individualität der Noten. Das verknüpft er mit der Entwicklung der modernen Musik überhaupt. Die Noten sind aus bestimmten Schemata, vorgegebenen Schemata, gelöst und lösen sich immer stärker daraus. Also Madrigale alter Art haben ein ganz klares Formgerüst. Und gerade hier wird darauf bedacht, dass die Entfaltung innerhalb dieses Formgerüsts bleibt. Und er sagt, der Kontrapunkt ist so eine Art Befreiungsparole der Noten. Natürlich nach bestimmten Regeln und gegebenen Regeln, aber hoch komplex entfaltet, zum Beispiel in der Kunst der Fuge und im wohltemperierten Klavier von Bach. Und die eigentliche Leistung der Schönberg-Schule besteht darin, dass man die alten Formgesetze sprengt und jetzt diese Individualität der Noten, diese kontrapunktische Individualität der Noten frei setzt und damit auch eine andere Möglichkeit, eben wie in der Zwölftontechnik sich verschafft, mit den Noten frei umzugehen. Aber gleichzeitig ist dieses Notengerüst, dieses moderne Notengerüst, einbezogen in eine Art Kollektiv oder kollektiver Gesetzgebung, in der immer stärker auch die bewusste Rekonstruktion und Konstruktion des Notenbildes entscheidend ist. Also die Befreiung der Individualität ist für Adorno ein wesentliches Element der Schönberg-Schule. Nun zeigt sich hier eben diese Spaltung zwischen freier Individualität auf der einen Seite und den ganzen Parolen der modernen Gesellschaft und gleichzeitig der wachsenden Abhängigkeit dieser Individualität von solchen undurchschauten Zusammenhängen, als ein wesentliches Motiv der modernen Kunstproduktion überhaupt. Und er sagt hier in einer kleinen Schrift, die Funktion des Kontrapunkts in der modernen Musik, diesem Primat der Einheit der Idee gegenüber war die Selbstständigkeit der Stimmen von je Schein. Aber ästhetischer Schein und ein technisch-illusorisches, nicht im kompositorischen Ernst vollzogenes Verfahren sind nicht dasselbe. Die Legitimität des Gebildes hängt davon ab, ob innerhalb des ästhetischen Scheins des von der Komposition abgesteckten Bezirks, ob im Bilde das Wechselspiel von Momenten und Ganzen tatsächlich sich ereignet oder ob es gar nicht mehr statthält. Dann nämlich zerbricht gerade der ästhetische Schein und damit auch das Kunstwerk. Er analysiert das jetzt also an verschiedenen Beispielen, unter anderem auch an Stravinsky, wo er sagt, also insbesondere in Sacre du Printemps ist die Opfer, also die Opferhaltung, die Opfermentalität, die archaische Opfermentalität wieder bestimmend, auch für die musikalischen Ereignisse, während in der Schönberg-Schule der Kampf um die Befreiung der individuellen Töne eigentlich das Entscheidende ist. Ich kann das hier, weil ich auch dafür nicht kompetent bin, nur anschneiden, dass diese Frage Individualität, Gesellschaft in der Komposition dechiffriert werden muss. Also wenn man soziologisch an die Kunstwerke herangeht, würde Adorno sagen, dann muss man sich auf die immanenten Gesetze eines Kunstwerks einlassen und nicht fragen, wo die Individualität ihre Entsprechung draußen hat. Und er sagt eben im Sinne dieser unbewussten Geschichtsschreibung, dass hier Abhängigkeitspotenziale und Rebellionspotenziale gleichzeitig das definieren, was die Qualität eines Kunstwerks ausmacht. Und lassen Sie mich heute zum Schluss noch eingehen, kurz auf eine andere Kunstform, nämlich auf die Lyrik, an der das sichtbar wird. Wenn man das musikalische Kunstwerk als etwas nimmt, das der Sprache nicht bedarf, sondern eine eigene Sprache hat, aber sehr wohl der Deutung bedarf, der Deutung, deshalb Philosophie der Musik und Soziologie der Musik, dann kann man ja sagen, dass gerade in der Lyrik dieses sensibelste sprachliche Kunstwerk vielleicht etwas zum Ausdruck kommen könnte, was die Individualitätsfeinheiten und Fasern am intensivsten berührt. Und Adorno hat sich dieses Thema gestellt, was hat denn Lyrik mit Gesellschaft zu tun? Es wird ja bei vielen Germanisten gesagt und heute wieder, nachdem sie in den 70er Jahren eigentlich keinen Satz gesagt haben, der nicht mit Gesellschaft verknüpft war, sagen sie heute keinen Satz, der Gesellschaft benennt. Also Rückkehr zu einer immanenten hermetischen Interpretation. Nicht bei allen, gewiss nicht bei allen, aber es ist eine Tendenz zu sagen, das hat mit Gesellschaft gar nichts zu tun. Hat hier in einem großartigen Essay Adorno über Lyrik und Gesellschaft in den 50er Jahren schon, 51 oder 52, dieses Problem an einem solchen Beispiel erörtert. Und er sagt hier, die Versenkung ins Individuierte erhebt das lyrische Gedicht dadurch zum Allgemeinen, dass es Unentstelltes, Unerfasstes, noch nicht Subsumiertes in die Erscheinung setzt, also ins Wort setzt und so geistig etwas vorwegnimmt von einem Zustand, in dem kein Schlecht Allgemeines, nämlich zutiefst Partikulares, mehr das andere Menschliche fesselte. Von rückhaltloser Individuation erhofft sich das lyrische Gebilde das Allgemeine. Von rückhaltloser Individuation erhofft sich das lyrische Gebilde das Allgemeine. Ihr eigentümliches Risiko aber hat Lyrik daran, dass ihr Individuationsprinzip nie die Erzeugung von verpflichtendem, authentischem garantiert. Sie hat keine Macht darüber, ob sie nicht in der Zufälligkeit der bloßen, abgespaltenen Existenz verharrt. Jene Allgemeinheit des lyrischen Gehalts jedoch ist wesentlich gesellschaftlich. Wenn wir das kurz deuten, würde das heißen, dass gerade die absolute Individuierung der Wahrnehmung, der Gefühle, auch der Selbstwahrnehmung im lyrischen Gedicht einen gesellschaftlichen Zustand voraussetzt, in dem es nicht selbstverständlich ist, solche Individuierungen zu praktizieren, sondern dass hier etwas gemacht wird, ausgedrückt wird, was gerade vergessen zu werden droht, was verloren zu gehen droht. Aber das wäre jetzt bezogen auf die Gesamtgesellschaft ein gesellschaftliches Problem. Verstehen Sie, es ist nicht so, dass das Gegengesellschaftliche bezeichnet genau den Zustand einer Gesellschaft, in der immer mehr Vermittlungsarbeit, gesellschaftliche Vermittlungsarbeit so geleistet wird, dass alles, was nicht gesellschaftlich bestimmt ist, ausgegliedert wird. Das ist Unentstelltes, Unerfasstes, noch nicht Subsumiertes. Und wie wir gesehen haben, ist dieser Warenzusammenhang ja mit der eigenen Zeitökonomie darauf gerichtet, nichts draußen zu lassen, nichts Neues. Das ist der mythische Zusammenhang, von dem Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung sprechen. Da ist das Neue. Das Neue würde den wahren Zusammen, den abstrakten Tauschzusammenhang sprengen. Und wo sind die Dinge aufbewahrt, die sich nicht durch solche Abstraktionen einbeziehen lassen in die Gesellschaft? Wo ist das Aufbewahren? Aufbewahrende. Die Gültigkeit, die ästhetische Gültigkeit, das, von dem Kant sagen würde, ich kann dem anderen zumuten, mit mir im ästhetischen Urteil einzustimmen. Die Gültigkeit bezeichnet ja ein Allgemeines. Liegt nach Adorno gerade in der vorbehaltlosen Individuierung. Das ist eine sehr subtile Dialektik. Das heißt, gerade die Individuierung, das Abspalten, drückt am authentischsten aus, was das Allgemeine nicht leistet oder was das schlechte Allgemeine leistet. Er führt das hier an verschiedenen Beispielen aus, an Eichendorff und anderen, aber zunächst noch. Vielmehr hat sie auszumachen, die Lyrik, wie das Ganze einer Gesellschaft als einer in sich widerspruchsvollen Einheit im Kunstwerk erscheint, worin das Kunstwerk ihr zu Willen bleibt, worin es über sie hinausgeht. Das Verfahren muss nach der Sprache der Philosophie immanent sein. Gesellschaftliche Begriffe sollen nicht von außen an die Gebilde herangetragen, sondern geschöpft werden aus der genauen Anschauung von diesen selbst. Sie haben es also immer wieder hier zu tun mit immanenter Kritik, die auch ihre eigenen Objekte benennbar macht, um die entsprechenden Methoden zu suchen und zu finden, die diesen Objekten angemessen sind. Und deshalb nicht eine allgemeine Methode der soziologischen Betrachtung für Adorno, die verwendet wird für alle Bereiche. Ob es dann die Betriebssoziologie ist oder die Analyse oder eine Charakteranalyse oder die ästhetische Produktion, sondern jeder Gegenstand hat auch seine eigenen Anforderungen an den methodischen Zugang. Ein Kunstwerk, das hat er Lukács zum Beispiel vorgeworfen, von einem betrachtet, der nichts von Kunst versteht. Wie glaube ich Lukács? Ist schwerlich denkbar. Also ist es möglich, aber lässt sich schwer vollziehen, bleibt abstrakt. Und das bedeutet nicht, dass man selber Künstler sein muss, um ein Kunstwerk zu beurteilen. Das sagt Adorno nicht. Aber die Mühe, die Arbeit des Begriffs bezogen auf einzelne Gegenstände, muss so sein, dass ein mimetisches Element in der Kunstbetrachtung mit eingeht. Das heißt, dass die Texte, die musikalischen Formen, die Musikstücke tatsächlich auch aufgenommen werden auf der Ebene einer vorbegrifflichen Beziehung, bevor sie analysiert werden können. Und das gilt genauso für die Analyse eines lyrischen Gedichts. Die Idiosynkrasie des lyrischen Geistes, also die körperliche Abwehr, Idiosynkrasie des lyrischen Geistes gegen die Übergewalt der Dinge, ist eine Reaktionsform auf die Verdinglichung der Welt, der Herrschaft von Waren über Menschen, der Waren über Gebrauchsgegenstände, auch über Menschen, die seit Beginn der Neuzeit sich ausgebreitet, seit der industriellen Revolution zur herrschenden Gewalt des Lebens sich entfaltet hat. Auch Rilkes Dingkult gehört in den Bannkreis solcher Idiosynkrasie, als Versuch, noch die fremden Dinge in den subjektiv reinen Ausdruck hineinzunehmen und aufzulösen, ihre Fremdheit metaphysisch ihnen gutzuschreiben. Sehr interessant, diese Dinkgedichte von Rilke. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Es ist der Versuch, also von Dink-Beschreibungen so etwas wie Husserl in der Lyrik zu machen, um die Dinge, die Fremdheit der Dinge sich also aufzuheben oder das Fremde an den Dingen sich zu assimilieren. Und das nimmt Adorno hier auf, diese Rilke-Gedichte, und sagt aber gleichzeitig, es ist jetzt falsch, diesen Dingen eine metaphysische Dignität, eine metaphysische Würde zu verleihen. Das nimmt wiederum dem, was die Lyrik hier zu leisten imstande wäre, den kritischen Impuls. Und eine solche Lyrik ist affirmativ oder geht in die Affirmation ein. Ihre Fremdheit metaphysisch ihnen gut zu schreiben und die ästhetische Schwäche dieses Dingkults, der geheimnistuerische Gestus, die Vermischung von Religion und Kunstgewerbe, verrät zugleich die reale Gewalt der Verdinglichung, die von keiner lyrischen Aura mehr sich vergolden, in den Sinn einholen lässt. Und zum Schluss die Authentizität eines Gedichtes, eines Kunstwerks besteht zunächst ja darin, dass es eine gelungene Komposition von Besonderem und Allgemeinem hat. Ob das nun ein Musikal, eine Symphonie ist oder ein Quartett, ein Streichquartett oder ein Gedicht oder ein Roman, immer wird es darum gehen zu fragen, wie weit die Dinge auskomponiert sind, das heißt gestaltet sind. Gestaltet sind, wie die Gestalten entwickelt sind. Und das wird ganz verschiedene Kompositionsgesetze geben, wenn man einen Roman nimmt, ein lyrisches Gedicht oder ein musikalisches Kunstwerk. Aber immer in allen diesen modernen Kunstwerken ist nach Adorno die Frage der Autonomie, der Einschränkungen, der Beschädigungen des Subjekts, des Ich, Zentralthema. Also es ist der Kampfplatz des Ich in den Kunstwerken, um den es geht. Den Freiheitsspielraum, die Beschädigungen, die Tragödien. Die moderne Subjektivität ist der Angelpunkt, so hat Hegel das gesagt, eben für die modernen Kunstwerke, eine moderne Subjektivität. In ihrer gleichzeitigen Verlassenheit und in ihrem Freiheitsbewusstsein. In der Einsamkeit der Trennung von dem Ganzen, die also sehr früh einsetzt in der modernen Gesellschaft, indem die Erde also herumgeschleudert wird im Weltall und das Subjekt auf diesem Erdball suchen muss nach Sicherheiten. Das heißt, das Schicksal der Subjektivität ist das Zentralthema der modernen Kunst, mehr als das der Gesellschaft. Was wir jedoch mit Lyrik meinen, sagt Adorno, ehe wir den Begriff, sei es historisch erweitern, sei es kritisch gegen die individualistische Sphäre wenden, hat je reiner es sich gibt, das Moment des Bruches in sich. Das Ich, das in Lyrik laut wird, ist eines, das sich als dem Kollektiv der Objektivität entgegengesetztes bestimmt und ausdrückt. Mit der Natur, auf die sein Ausdruck sich bezieht, ist es nicht unvermittelt eins. Es hat sie gleichsam verloren und trachtet, sie durch Beseelung, durch Versenkung ins Ich selber wiederherzustellen. Erst durch Vermenschlichung soll der Natur das Recht abermals zugebracht werden, das menschliche Naturbeherrschung ihr entzog. Also zu heilen, die Wunden zu heilen, die geschlagen sind von der Objektivität, von der überwältigenden Objektivität, dem Individuum, soweit es unverstümmelt ist, die Treue zu halten, hat Adorno einmal gesagt. Dem Individuum die Treue zu halten, gerade wenn es um die völlige Sprachlosigkeit geht, so in Beckets Endspiel, das Sprachlose, das hier aufgeführt wird, sagt Adorno, ist dem Individuum treuer geblieben, ein solches Stück, als die feucht-fröhliche Darstellung irgendwelchen Veranstaltungen, Stücken, in denen immer etwas Positives rauskommt. Am Ende Versöhnung und Glück, Befriedigung, Rettung. Das ist selten in den großen Kunstwerken zu finden, sondern sie versprechen Versöhnung durch die unabdingbare und gnadenlose Bezeichnung des Dissonanten, des Bruchs und dessen, was nicht gelungen ist. Dadurch erheben sie das, was aufbewahrungswürdig wäre, was aber in der gegenwärtigen Welt nicht aufbewahrt wird, in den Status eines Objektes, eines Verhältnisses, eines Gefühls, auch einer Denkweise, die eine Würde bekommt, die nicht kommunizierbar ist. Also das, was Kant Würde, die keinen Preis hat, die nicht im wahren Zusammenhang wieder funktioniert. Und daran können Sie jetzt ermessen, wie stark Adornos Ästhetik auch widerspenstig ist gegen die vielfachen Formen der Kunstsoziologie, die es gibt, weil hier dieser dialektische Geist, der lebt, wenn der verloren gegangen ist und wenn die Menschen anfangen, also in Dualismen zu denken oder in eindeutigen Beziehungen, dann ist für Adorno eigentlich diese Frage der wirklichen Deutung, also von Kunst, problematisch geworden und möglicherweise auch verknüpft eben mit einer Form der Kommunikation, in der jetzt auch Kunstproduktionen immer stärker einbezogen werden in die Warenproduktion. Und so ist es ja vielfach auch. Also gewissermaßen der Warentausch selber sich diese Sphäre aneignet, das hat Adorno so unmittelbar nicht erlebt. Aber wenn zum Beispiel der Deutschen Bank eine ganze Etage mit Boys vollgestellt ist, auch jungen, völlig unbekannten Künstlern sind angekauft worden. Dann kann man sich fragen, also was hat das für einen Sinn? Ich meine, es hat einen guten Sinn für die Deutsche Bank, aber wo ist da das rebellierende Element? Oder ist Kunst wirklich Werbung geworden? Wie also einer, mit dem ich diskutiert habe, so ein Düsseldorfer Werbepapst, dessen Namen ich immer wieder vergesse. Aber der ist der entscheidende Werbemensch, sagt, was wollen Sie denn mit Kunst als Form, also menschlicher Gegenproduktion? Die gelungene Werbung ist Kunst und Kunst ist Werbung. Also das würde nun für Adorno der Albtraum sein, gegen den er Zeit seines Lebens angekämpft hat. Und ich glaube, wir sollten uns solche Dinge nicht zu eigen machen. Es ist doch, es gibt auch so eine Art Naturrecht von Kunstwerken, nicht einfach verschandelt zu werden durch Warenproduktion und Warentausch. Und das ist doch ein wesentliches Element auch einer möglichen Humanisierung der Gesellschaft, dass nicht alles Werbung ist, was sich als Kunst versteht. Also da sollten wir eher konservativ bleiben. Danke.